Soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön befindet, wie jemand sein, der recht geleitet ist? Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will. Darum soll deine Seele nicht über sie in Bedauern zergehen, denn Allah weiß Bescheid über das, was sie machen.